Kamerad, wir haben den 30. August 2021, Australien, da haben wir komplett die Bolschewiken übernommen. Die rote Pest hat Australien zu einer Gefangeneninsel retransformiert. Und sie sagen jetzt, das ist Impfungen, Auffrischungsimpfungen ab nächstem Jahr regelmäßig gibt für die Insassen, für die Gefangenen auf der Insel. Nächste krude Verschwörungstheorie wird da also Realität. Und das sage ich ja schon seit letztem Jahr. Melbourne, da muss man hinschauen. Australien, Neuseeland. Komplett naiv, die Leute. Die wissen überhaupt nicht, wer sie da regiert. Und dort wird systematisch knallhart die neue Weltordnung bzw. die Bolschewisierung der Erde durchgeführt. Militärs auf den Straßen, gewalttätige Übergriffe durch diese Corona-Polizisten, durch diese Terroristen und immer mehr Drangsal für die Menschen vor Ort. Also auf jeden Fall, wenn man wissen will, wie das in der BRD bald abläuft, einfach nach Australien schauen. In Berlin ist es jetzt so, dass die Ringbahn mit einem Impfzug durch Berlin fährt. 100 Impfdosen stellen sie zur Verfügung und die geistig behinderten Schlafschafe freuen sich auf eine Zugfahrt und ihren Schuss. Und andere Schlafschafe waren total traurig. Ich habe einen Beitrag bei RBB gesehen, dass sie es nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig ihre Impfdosis zu bekommen. Es waren ihnen viel zu wenig Impfdosen, die Warteschlange war zu lange und so weiter. Also die Leute sind komplett hängen geblieben und diese Elite oder die Kabale oder einfach die Knollen, die haben ja schon recht damit, dass das einfach geistig behinderte, unnütze Esser sind, die weg müssen. Denn sie beweisen es uns ja jeden Tag erneut. Freiheiten werden an Impfstatus gekoppelt. Die Leute wollen sich nicht impfen wegen ihrer Gesundheit. Wirklich nur die komplett hängengebliebenen Schlafschafe. Aber vor allem, damit sie ihre Freiheiten zurückbekommen. Damit sie wieder schuften dürfen im Hamsterrad der illegalen BRD. Damit sie Zug fahren dürfen bald. Es gab einen Beitrag darüber, dass jetzt diese 2G, 1G, 3G-Regeln auch beim Bahnverkehr eingeführt werden sollen. Das heißt, Ungeimpfte dürfen dann nicht mehr mit der Bahn fahren. Und da wurde ein Mädchen gefragt, die dann mit ihrer Maulwindel ein Interview gegeben hat und gesagt hat, naja, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Also, dass man nicht mehr ungeimpft Bahn fahren kann. Das sind genau die Leute, die über Monate hinweg gesagt haben, wir sollen alle solidarisch sein und wir sollen zusammenhalten und es ist doch nur ein Piekser und es ist doch nur ein Lockdown oder nur der zweite Lockdown oder nur der dritte Lockdown oder der Weihnachtslockdown, der Mega-Lockdown, der Light-Lockdown und so weiter. Diese ganzen hängengebliebenen Studenten, dieses linksversiffte Pack, und langsam dämmert denen, was hier gerade aufgebaut wird. Nämlich, dass Menschen, die einfach komplett gesund sind, überall ausgeschlossen werden. Und da sagt das Mädchen, naja, also wenn die Menschen keine Bahn fahren mehr, also nicht mehr mit der Bahn fahren dürfen, dann ist das ja schon eine Impfpflicht eigentlich, ne? Ja, Mädel, ist eine Impfpflicht. Dafür haben auch die Aluhüte monatelang gewarnt. Aber das sind ja nur Schwurbler. Man kotzt einfach nur noch im Strahl bei dieser ganzen Dummheit, bei dieser ganzen Naivität, bei diesen ganzen kackdämlichen Mittätern, die einfach schweigend zugesehen haben, wie der Sack hier zugemacht wird, und dann irgendwann mal nebenbei ein Interview geben und sagen, ja, das ist ja doch eine Impfpflicht. Ja, ist eine Impfpflicht. Und das wurde über ein Jahr als krude Verschwörungstheorie abgetan. Man lässt die Leute mittlerweile nicht mal mehr Bahn fahren. Bald dürfen die auch nicht mehr Auto fahren. Oder wie in Nigeria, können auch nicht mehr in ihre Bank reingehen. Können damit auch kein Geld mehr abholen und können dann auch keine Lebensmittel mehr kaufen, weil sie kein Geld mehr bekommen. Ungeimpfte werden komplett ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben. Es wird keine Rechte mehr für sie geben. Sie sind einfach Rechtelose müssen abseits der Gesellschaft in irgendwelchen Camps leben. Glaubt man auch nicht, aber auch diese Camps werden gerade gebaut. Die Leute sind so bescheuert. So viel Abschaum rennt hier rum. Wie geistig behindert und zurückgeblieben muss man denn sein, dass man nicht versteht, was hier läuft? Die Leute haben weniger Intelligenzquotient als ein Plankton. Und es wird weiter toleriert. Und es geht fröhlich weiter. Zwangsmaßnahmen, Shutdowns, Auffrischungsimpfung. Jetzt reden sie schon von der dritten Impfung. Und die Leute versuchen sich immer noch so lang zu schlängeln irgendwie. Das wird nicht lange gut gehen. Haben die Leute schon mal was von COVAX gehört? Auch nicht. Ich meine, dieser Pseudoprotest redet ja nicht über die Sachen, die ich aufkläre. Wollen sie ja nicht. Ist ihnen ja zu krass. Irgendwann heulen sie dann nur noch rum. Ich habe heute diese Audio gesehen von Dr. Javid Kistel. Der Sohn ist jetzt auch gespritzt. Am Ende fängt sie an zu flennen. Das ist auch so eine Person, der war ich zu krass. Das hat sie auch deutlich gesagt. Ja, ich distanziere mich von Attila Hildmann. Das ist mir dann auch zu krass, was der sagt. Ja, und irgendwann flennen sie, weil ihre Kinder sich auch spritzen lassen. COVAX. Das ist ein Vertrag, der wird geschlossen darüber, dass Regierungen die Bevölkerung durchimpfen müssen. Daran haben sich dann die Regierungen zu halten. Und da steht dann drin, bis zu welchem Zeitpunkt die komplette Bevölkerung durchgeimpft sein muss. COVAX, C-O-V-A-X, einfach mal nachlesen. Die Regierungen müssen das erfüllen. Es gibt auch Geheimverträge mit Pfizer, BioNTech. Wenn die nicht eingehalten werden, dann wird komplett die Staatskasse geplündert. Und die Militärbasen werden eingenommen. Von Pfizer. Es gibt nicht viele Begriffe, die man wissen muss in der heutigen Zeit. COVAX, CRISPR-Cas9, Genschere. Und Bolschewismus. Es redet immer noch keiner über Bolschewismus. Was ist das hier? Bolschewismus. Das ist keine Pandemie. Was machen sie jetzt mit den Kindern? Werden abgeholt mit Bussen und ins IZGK. Da wird schön Gruppendruck aufgebaut, dass die Kinder auch brav mitmachen, weil sie wollen ja Oma schützen. Weil sie wollen ja nicht, dass Oma stirbt oder ein Elternteil. Und der einzige Weg aus der Pandemie ist ja, sich impfen zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Man holt jetzt Kinder, gerade hat die Schule wieder begonnen, mit Bussen ab und fährt sie ins IZ. Diese Geschichten stehen eines Tages im Geschichtsbuch, falls Leute überhaupt noch diesen ganzen Wahnsinn überleben. Da wird dann drinstehen, die haben tatenlos zugesehen. Die haben noch nicht mal irgendwelche Grillanzünder auf Busreifen gelegt. Die haben noch nicht mal versucht, das zu boykottieren. Die haben einfach ihre Kinder, weil sie Angst hatten vor irgendwelchen Maßnahmen oder vom Jugendamt oder vor den Direktoren oder den Lehrern, in Busse karren lassen und zum IZ fahren lassen. Das wird in den Geschichtsbüchern drinstehen. Wie erbärmlich ist das alles? Wo ist der Widerstand? Ich sag dir mal was, wenn du eine wirklich effektive Geschichte machen willst, dann gehst du nicht mehr bei einer Demo auf dem öffentlichen Platz. Dann gibst du dich auch nicht mit diesen ganzen Marionetten dieser Kriminellen ab. Und zwar diesen Schlägerbullen. Denn darauf sind sie doch vorbereitet. Sie haben doch schon ihre NATO-Gladio-Armeen, ihre Blauhelme, ihre Eurogent-Vortruppen haben sie doch schon bereitstehen, um Widerstand niederschlagen zu können. Warum eigentlich noch vor den Reichstag oder auf den öffentlichen Platz gehen? Ihr müsst zu den Tätern gehen, zu den Tätern dieses Völkermordes, dieses Kriegsangriffs. Und da gibt es so viele aktuell. Mal abgesehen von dieser feigen, schweigenden Mehrheit und den ganzen Mittätern. Ja genau, das sind auch Mittäter. Diese schweigende Mehrheit, diese gigantische Masse an Leuten, die irgendwie ganz genau weiß, dass hier was falsch läuft, aber nicht ihr Maul aufkriegt. Neben diesen Leuten ist es vor allem die Ärzteschaft, die Apotheken, die Impfschwestern, die Pharmaindustrie, die Kliniken, die Ärztekammern. Es sind natürlich Klaus Schwabs Marionetten, also diese ganzen Politiker, die BRD-Politmafia. Es sind die Freimaurerlogen, die Illuminaten, die ganzen Knollensekten, die Weltverschwörer. Es ist die Lehrerschaft. Lehrer sind heutzutage nur noch Folterknechte. Zweimal pro Woche sich irgendwas in die Nase stecken, wo noch nicht mal ein CE-Zeichen drauf ist. Maske tragen im Hochsommer. Immer noch. Jetzt auch noch. Gerade bei Kindern beeinflusst das die Gehirnentwicklung. Wer keinen Sauerstoff hat, dem wächst kein richtiges Gehirn. Ist doch ganz logisch. Wir brauchen doch Sauerstoff. Lehrer sind Folterknechte. Rote, dreckige, linksversiffte Folterknechte. Wer ist so verrückt und gibt sein Kind noch in die Schule? Was sind das für hängengebliebene Eltern? Ja, wahrscheinlich die sich in der S-Bahn im Impfzug impfen lassen. Dann die ganzen John Nutten und die ganzen Prästituierten. Die TV-Sender, die Verlage, die Zeitungen. Die durch ihr stetiges Lügen diese Lügenpandemie am Leben erhalten. Dann ist es Big Tech und die Big Tech-Zensur, die uns den Mund verbieten, die unsere Kommentare löschen, unsere Accounts löschen und später wollen sie auch uns löschen. So viele machen bei diesen Verbrechen mit. Ich habe heute gelesen, 150 Euro bekommt ein Arzt dafür pro Stunde, wenn er die Leute wegspritzt. Massenmord wurde noch nie so gut belohnt scheinbar. Da muss man ja dann mitmachen. Und auch wieder, gerade wenn es an die Kinder geht, die Leute machen viel zu wenig. Hier geht es nicht mehr nur um Masken für Kinder. Hier geht es darum, dass man Kinder totspritzt, krank spritzt, sterilisiert. Massenmord. Und da braucht man nicht vor dem Reichstag zu demonstrieren. Da besucht man einfach mal die Schwerverbrecher und klingelt mal bei deren Pharmawillen. Oder verfolgt sie mal und spricht sie dann ganz höflich darauf an, dass sie sich bei einem Völkermord beteiligen. Oder man macht einen Spaziergang abends, ein bisschen Gassi gehen und leuchtet mit einer Taschenlampe ins Fenster rein. Damit sie auch ja nicht vergessen, dass es da Menschen gibt, die ein paar Fragen an sie haben. Dass diese ganzen Schwerverbrecher noch frei rumrennen und kein einziger in irgendeiner Form sich denen in den Weg stellt. Das ist das echte Wunder. Dass man die einfach so machen lässt. Es geht um die Kinder. Es geht um die komplette Zukunft. Was glauben die Leute denn, was noch übrig sein wird von ihrem Leben, auch wenn sie sich 5-mal impfen lassen? Bald kommt das digitale Geld, da kommt das bedingungslose Grundeinkommen, das bekommst du dann nur noch mit einem digitalen Konto oder später mit einem biometrischen Konto. Dann kommt das Sozialkredit-Punkte-Konto, ob du ein braver Bürger bist. Wenn du das nicht bist, werden die Punkte abgezogen und irgendwann wird dir dann dein Konto gesperrt. Dann kannst du gar nichts mehr kaufen. Und auch wenn du was kaufen wollen würdest, diese ganzen korrupten, schmierigen VIPs, die zu Influencerinnen oder Influencer mutiert sind und Werbung machen für diese Genspritzen, was glauben die denn, was sie mit ihrem scheiß Geld noch kaufen können? Es wird doch kein Laden überleben. Und wie peinlich ist das, wie ehrenlos ist das, dass diese ganzen Gastronomen einfach feige und still sterben. Was seid ihr denn für ein feiges Pack, sag mal. Geht auf die Straße, verdammt nochmal. Wartet einfach still in eurem Kämmerlein, dass ihr irgendwelche Hilfen bekommt. Ihr bekommt keine Scheißhilfe von Bolschewiken, die euch umbringen wollen. Ihr Vollidioten. Mittelstand, die ganzen Unternehmer, die Firmen aufgebaut haben. Was ist das für ein feiges Pack? Ich lasse mich mal lieber impfen. Vielleicht ist das dann gut, dann kann ich wieder meine Firma aufbauen. Das Problem war nie das Virus, das Märchenvirus. Das Problem ist, dass so viele Leute so feige sind. Und so dumm sind und so hörig sind und dieses ganze große Schwerverbrechen an Kindern, an der kompletten Menschheit einfach mitmachen, weil sie ihren eigenen Arsch retten wollen oder weil sie glauben, stillhalten hilft bei global operierenden Terroristen. Solche Vollidioten. Ja, es ist eine V-Pandemie. Nicht V für Virus, V für Vollidioten, feige Vollidioten. Macht endlich was, wenn euch euer Leben und eure Kinder irgendwas wert ist, statt feige auf euren Ärschen rumzusitzen. Ansonsten verdient ihr einfach, dass ihr untergeht.